Euro-Bonds. In der gesamten Rettungsdiskussion tauchte, so wie das Ungeheuer von Loch Ness im Sommerloch, immer wieder die Forderung nach Euro-Bonds auf. Die Haftung durch gemeinsam begebene Anleihen ist der ultimative Rettungsschirm. Sie schlägt Garantien, Fondslösungen und Firewalls jedweder Art und vereint hinter den so begebenen Anleihen die Finanzkraft des gesamten Euroraums. Natürlich treiben Eurobonds auch das Risiko des Moral Hazard auf die Spitze. Die bisherige Erfahrung zeigt ja, dass die Länder mit zu hoher Verschuldung tendenziell nur die Märkte ernst nehmen. Erst als der Zinsaufschlag gegenüber deutschen Anleihen bedrohlich wuchs, kamen in Italien im Herbst 2011 staatliche Sparmaßnahmen in Gang. Aus deutscher Sicht dürften Eurobonds deshalb nur akzeptabel sein, wenn die übrigen Länder bereit wären, sich quasi einer deutschen Finanzdiktatur zu unterwerfen. Formal haften zwar alle Euro-Staaten gesamtschuldnerisch für Eurobonds. Tatsächlich aber werden die Länder mit weniger solider Finanzpolitik durch Eurobonds von den wirtschaftlichen Folgen ihres finanziellen Handelns entlastet, während die solideren Länder zusätzliche Haftungsrisiken auf sich nehmen. Da gemeinsame Haftung auch gemeinsame Entscheidungen über finanzpolitische Fragen bedeutet, implizieren Eurobonds letztlich die Vergemeinschaftung finanzpolitischer Entscheidungen im Euroraum. Da aber nach jeder denkbaren Entscheidungsregel Bevölkerungszahl, BIP, gleiches Stimmgewicht pro Mitgliedsland, die finanziell weniger soliden Länder im Euroraum die Mehrheit haben, heißen Eurobonds nichts anderes als die ultimative Vergemeinschaftung der Finanzpolitik zu Lasten der finanzstarken Länder. Der Eurobond ist die konsequenteste, nur denkbare Verneinung des No-Bail-Out-Prinzips. Das sollte unmittelbar einleuchtend sein. Darum ist die ständig wiederholte Forderung nach Eurobonds zumeist nicht Ausdruck einer besonderen Begriffsstutzigkeit jener, die sie fordern, sondern Frucht der Erkenntnis, dass sich so ganz andere Ziele befördern lassen. Dazu ist ein Blick auf die unterschiedlichen Gruppen aufschlussreich, die Eurobonds fordern. In der deutschen Politik votieren Vertreter der SPD, der Grünen und der Linkspartei mehrheitlich für Eurobonds. Sie offenbaren damit nicht nur ein tiefes Unverständnis für die psychologischen Voraussetzungen und objektiven Rahmenbedingungen einer soliden staatlichen Finanzwirtschaft, vergleiche Kapitel 8, sowie für die Quellen deutschen Wohlstands. Sie sind außerdem getrieben von jenem sehr deutschen Reflex, wonach die Buße für Holocaust und Weltkrieg erst endgültig getan ist, wenn wir alle unsere Belange, auch unser Geld, in europäische Hände gelegt haben. Große Freunde von Eurobonds sind Teile der Bankenwelt und überhaupt die meisten großen institutionellen Investoren, die international tätig sind. Dadurch würde nämlich eine neue, liquide Anlageklasse geschaffen, die den Vergleich mit amerikanischen Bundesanleihen nicht zu scheuen braucht. Und sollte der Euroraum doch einmal auseinanderbrechen, so stünde hinter jedem bis dahin begebenen Eurobond die volle Finanzkraft der Bundesrepublik Deutschland. Für Eurobonds sind die Südländer der Eurozone inklusive Frankreich. Diese Vergemeinschaftung der Haftung macht den Euroraum fraglos stabiler. Sie macht aber letztlich auch das Wirtschaften aus einem gemeinsamen Finanztopf zwingend und ist wohl der Kern dessen, was der französische Präsident Sarkozy unter der von ihm immer wieder geforderten gemeinsamen Wirtschafts- und Finanzregierung versteht. Für Eurobonds ist schließlich die Europäische Kommission. Die dadurch erzwungene gemeinsame Finanzpolitik würde ihr einen großen Machtzuwachs bescheren. Für Eurobonds oder andere Formen gemeinsamer Haftung für staatliche Verbindlichkeiten sind ferner alle jene Ökonomen, die der Meinung sind, eine Währungsunion ohne Länder of Last Resort sei immanent instabil. Das ist eine starke Minderheit der Ökonomen in Deutschland und eine Mehrheit der Ökonomen in Großbritannien und den USA. Auch der Vorschlag des Sachverständigenrats für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung, für Teile der aufgelaufenen Verschuldung der Euro-Länder einen gemeinsamen Schuldenfonds einzurichten, geht in die Richtung von Eurobonds. Vergleiche dazu Kapitel 7. Angela Merkel hat sich Mitte 2011 zu der Sprachregelung durchgerungen, dass Eurobonds nur am Ende einer Integration der Finanzpolitik stehen könnten. Das ist einerseits nicht falsch. Es lässt andererseits aber die Konturen eines gefährlichen Kompromisses erkennen, der den Grundfehler des Maastricht-Vertrages wiederholen könnte. Damals bestand der Kompromiss darin, die D-Mark im Austausch gegen die No-Bail-Out-Klausel und die Regelungen des Maastricht-Vertrages zur finanziellen Stabilität der Haushalte hinzugeben. Real umgesetzt wurde davon nur die Aufgabe der D-Mark. Demnächst könnte der Kompromiss darin bestehen, Eurobonds im Austausch gegen wirksame Stabilitätsvorgaben der EU für die nationalen Haushalte zu gewähren. Real umgesetzt, und zwar unwiederbringlich, würde auch davon nur der erste Teil werden. In Kapitel 8 wird noch gezeigt werden, dass es unmöglich ist, einen nationalen Haushalt durch äußere Vorgaben zur finanziellen Solidität zu zwingen.